Peter Ingwer Rat. Blumenkohl und Kopfsalat. Wer so einen Garten hat, fühlt sich wohl in der Stadt. Eine Braut ist auch schon da und die Braut ist nett. Ich wäre schon komplett, wenn ich das eine hätte. Adelheid, Adelheid, schenk mir einen Gartenzwerg mit einer Zipfelmütze. Adelheid, Adelheid, einen kleinen Gartenzwerg und eine Gartenspritze. Adelheid, Adelheid, bitte tu ein gutes Werk und schenk mir für mein Rosenbeet einen kleinen Gartenzwerg und schenk mir für mein Rosenbeet einen kleinen Gartenzwerg. Ja! 30 Meter im Quadrat, ja, das sind wir ganz privat. Wo die roten Rosen stehen, könnte ihn jeder sehen. Unser kleinen Gartenzwerg wäre doch schon hier. Dies kleine Souvenir, das wünsch ich mir von dir. Adelheid, Adelheid, schenk mir einen Gartenzwerg mit einer Nickelbrille. Adelheid,